Deutschlandradio Kultur, 8.10 Uhr. Die etablierten Meinungsforschungsinstitute haben immer größere Probleme, Wahlergebnisse genau vorherzusagen. Zuletzt lagen Forsa und Co. in Niedersachsen bei der FDP weit daneben. Gründe gibt es genug. Wer 2500 Bundesbürger auf dem Festnetz anruft, erreicht vor allem die Älteren. Alle anderen, die jüngere Internetgeneration, diejenigen, die nicht wissen, was und ob sie wählen, müssen irgendwie in die Statistik mit eingerechnet werden. Im Internet häufen sich daher die Versuche, Meinungsäußerungen und Stimmungen in den sozialen Medien für Wahlprognosen heranzuziehen. Unser Netzscout Philipp Banse hat sich das mal genauer angeschaut. Philipp Banse, wie geht denn das? Wie kann man aus Facebook und Co. Wahlprognosen destillieren? Ja, das ist natürlich ein bisschen steil formuliert. Also konkrete Wahlprognosen wie die Sonntagsfrage, also was wählen Sie am 22. September, das ist mit den sozialen Medien allein noch schwierig. Aber im Prinzip bewegt es sich in diese Richtung und wie das gemacht wird, ist eben relativ simpel. Also die sozialen Netzwerke liegen ja offen, stehen im Internet und sie können eben mit Computern automatisch durchforstet werden. Und so kann man jetzt schon genau messen oder ziemlich genau messen und sich ein Bild machen, über welche Themen reden die Leute, wie intensiv reden sie darüber, über wen wird geredet. Und so kann man auch zum Beispiel Stimmung messen, wie ein Thema besetzt ist. Ist die Diskussion innerhalb von SPD-Anhängern über die NSA-Spionageaffäre eher ärgerlich besetzt oder sind die Leute zufrieden mit dem, wie die Regierung das handhabt? Und so kann man zum Beispiel auch sehen, dass über die SPD in der letzten Zeit im Wahlkampf tendenziell mehr geredet wurde auf Twitter und Facebook als über die CDU. Aber innerhalb der CDU wurde wesentlich mehr über Merkel gesprochen als innerhalb der SPD über Steinbrück. Also solche Informationen, die kann man schon rausfiltern und das nutzen natürlich auch Parteien, um zu sehen, sind wir da an den Themen dran oder verfangen unsere Themen. Also eher ein Stimmungsbarometer und weniger deutliche Zahlen, die man da bekommt. Momentan ist das noch so. Es gibt zum Beispiel einen Versuch des Twitter-Barometer unter twitterbarometer.de. Das ist so ein Versuch von einer Hamburger Agentur und dem Berater Sascha Lobo, um das mal zu zeigen, was da geht. Und das funktioniert so, dass jeder, der twittert, in seinen Tweet, sagen wir mal, ranhängen kann, in den Tweet anschreiben kann, CDU plus oder SPD minus oder Grüne plus. Und das Twitter-Barometer wertet das dann aus, um so eine Art Stimmungsbarometer zu machen, wenn man also einen Tweet meinetwegen über die Spionage absetzt und der Meinung ist, dass die CDU das gut macht, dann hängt man da halt CDU plus dahinter und so wertet das Twitter-Barometer das aus und kann so eine Art Prognose oder zum Stimmungsbild zumindest zeichnen. Was man auch daran gut absehen kann, ist so ein bisschen, vielleicht nicht, was die Leute am 22. wählen werden, aber schon auch sehen, wie sehr können die Parteien aktivieren, wie können sie mobilisieren nach innen und nach außen. Beim Twitter-Barometer etwa sind die Alternative für Deutschland und die Piraten ganz weit vorne, nicht, weil die natürlich die Wahl gewinnen werden, aber weil deren Anhänger einfach sehr viel unterwegs sind im Netz. Immer mal wieder liest man ja auch von Delphi-Börsen, Wetten auf die Zukunft. Das gibt es eigentlich schon ziemlich lang, aber wie kann man jetzt daraus Erkenntnisse für die Bundestagswahl generieren? Das funktioniert eigentlich überraschend gut. Das sind sogenannte Prognosemärkte. Also das funktioniert so, dass sie eine begrenzte Gruppe von Menschen nehmen. Da reichen schon 100, 200 Leute und die quasi Prognosen abgeben lassen wie an einer Börse. Und bei den Wahlen funktioniert das so. Sie haben halt die Aktien zur Auswahl. Das sind die zur Wahl antretenden Parteien, SPD, CDU, Grüne und so weiter. Und dann heißt es halt, sie haben eine bestimmte, meistens eine kleine Geldsumme und die muss man investieren. Wenn sie also an so einer Börse, wenn die Teilnehmer glauben, die SPD könnte besser abschneiden, als es derzeit in dieser kleinen Börse abgebildet ist, dann kaufen die halt SPD-Aktien und so steigt dann der Kurs. Und wenn sie glauben, die Grünen werden schlechter abschneiden als derzeit dort angegeben, dann verkaufen sie die Aktien. Und das klingt erstmal so ein bisschen Voodoo-mäßig, aber unterm Strich hat das in der Vergangenheit schon erstaunlich genau das tatsächliche Wahlergebnis getroffen. Und damit kann man eben auch andere Sachen vorhersagen, also Auslastung von Kinosälen und dergleichen. Das funktioniert erstaunlich gut und gibt im Netz eben auch so ein paar Adressen. Politikprognosen.de ist so eine oder die Wahlwette bei Spiegel Online oder Wahlfieber. Zusammengefasst werden diese ganzen Prognosemärkte zu den Wahlen bei polyvote.de und das ist eigentlich so die vielversprechendste Ergänzung oder vielleicht auch Alternative zu ganz klassischen Umfragen. Alternative Prognosemethoden im Internet, Informationen von unserem Netzscout Philipp Banse. Philipp, noch ein Wort zur Sendung Breitband heute Nachmittag. Ja, da reden wir eine Stunde lang über die Zukunft von Verwertungsgesellschaften. Das klingt erstmal ein bisschen trocken, betrifft aber letztlich die Frage, wie Urheber zukünftig im digitalen Zeitalter fair entlohnt werden und wir Konsumenten etwa bei YouTube oder bei anderen Stellen im Internet gleichzeitig ein breiteres und besseres Kulturangebot erhalten. Darum geht es also ab 14.05 Uhr im Breitband. So viel zum Breitband. Und Sie hören Deutschlandradio Kultur, 8.15 Uhr.